C. Entwicklung in der Vorstellung von der Person Jesu. Das Problem, das wir jetzt in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken, hat im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine Bedeutung gewonnen wie kaum eine andere moderne theologische Berufs- und Gewissensfrage. Vom Rationalismus erstmalig in voller Schärfe formuliert, stellt seitdem dieses sogenannte christologische Problem den tiefen Graben vor, der die orthodoxe und die liberale Theologie voneinander scheidet. Was besagt das christologische Problem? Es wirft die Frage auf nach dem Wesen und der heilsmäßigen Bedeutung der Persönlichkeit Jesu als des Christus für den Christenglauben. Welche Rolle spielt für den Christen die Person Jesu von Nazareth? Welche Bedeutung hat Jesus selbst seiner Person beigelegt, oder noch deutlicher, hat er seiner Person im Rahmen seiner Verkündigung überhaupt eine religiöse Bedeutung beigemessen? Nein, antworten bekanntlich die liberalen Theologen. Jesus hat sich selbst nur als Sprachrohr und Verkünder des von ihm geoffenbarten göttlichen Wortes gefühlt, hat sich nur als Prophet, als Führer der Menschen zum Heil betrachtet und seiner Person nicht irgendeine Beziehung und wesentliche Bedeutung für den Heilsprozess beigelegt. Ganz anders lautet die Antwort der Orthodoxen. Das Heil ist nicht nur an die Verkündigung, sondern auch an die Person Jesu als des göttlichen Christus geknüpft. Der Weg zum Heil führt über die göttliche Person Jesu. Jesus von Nazareth ist nach dieser Ansicht kein bloßer Prophet oder Lehrer, sondern er ist in seiner Person der Erlöser und Heiland der Menschen, und auf diese Heilsbedeutung seiner Person hat er selbst hingewiesen. Wir beginnen die kritische Betrachtung mit dem Markus-Evangelium und nehmen diese Schrift, da wir nicht schichtensüchtig sind, als wie sie sich gibt, als einheitliches Ganzes. Wie denkt Markus über die Person Jesu? Legt er ihr irgendwelche Bedeutung bei? Gleich schon in der Einleitung spricht Markus als seine Grundüberzeugung aus, dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes sei. Will man die Worte Sohn Gottes an dieser Stelle für unecht, für später eingeschoben halten, weil sie im Texte der alten Handschrift es fehlen, so wird damit nicht an der Tatsache gerüttelt, dass an vielen anderen Stellen über die Meinung des Evangelisten von der Göttlichkeit der Person Jesu gar kein Zweifel bestehen kann. Sehr wichtig ist, dass der Verfasser den Glauben an die Gottessohnschaft Jesu nicht etwa als seine Privatmeinung hinstellt, sondern dass er zu verstehen gibt, Jesus selbst habe für sich solch hohen göttlichen Anspruch erhoben. Einen Beweis, wie gewaltig Jesus selbst vom Wesen und der Bedeutung seiner Person gedacht hat, finden wir in der Geschichte von der Heilung des Gelähmten, Markus 2,5. Jesus übt hier im vollen Bewusstsein seiner göttlichen Würde das göttliche Vorrecht der Sündenvergebung aus. Gewiss, er spricht es hier noch nicht offen aus, dass er der Sohn Gottes ist. Wer sich aber, wie er das Vorrecht Gottes, die Sündenvergebung anmaßt, der gibt deutlich genug zu verstehen, für solche, die Ohren haben, zu hören, was für eine Bewandtnis es mit seiner Person hat. Bescheiden nennt er sich mit einem Decknamen des Menschensohn, wie etwa ein König sich den ersten Diener des Staates nennt. Und er verbietet den Dämonischen, die um seine göttliche Stellung wissen, ihre geheime Kenntnis offen auf dem Markte auszuschreien. Wohlgemerkt, er verbietet ihnen das Verlautbaren dieses Geheimnisses, aber keinesfalls schilt er sie, dass sie mit ihrer Ansicht Unrecht hätten. Selbst seine Jünger bedroht er, dass sie niemanden von seiner geheimen Würde etwas sagen sollen, Markus 8,30. Er erklärt jedoch auch ihnen nicht, dass sie in ihrem Glauben, er sei Christus, irrten. Als Menschensohn wird er auch kommen in der Herrlichkeit seines Vaters, also Gottes, mit den heiligen Engeln, nachdem er sein Leben gegeben hat, als Lösegeld für viele, Markus 10,45. Das Bild, das Markus hier von Jesus zeichnet, das Jesus von sich selbst entwirft, kann in seinem göttlichen Glanze überhaupt nicht mehr gesteigert werden, denn der Schwerpunkt liegt ja darin, dass dieser Mensch aus Nazareth sich tatsächlich als den Sohn Gottes ansieht, wogegen es nicht auf dieses oder jenes Einzelmoment solcher Gottessohnschaft ankommt. Wie können nun angesichts solcher Markusstellen die liberalen Forscher an der Behauptung festhalten, Jesus habe für seine Person eine göttliche Würde und erlösende Heilsbedeutung nicht in Anspruch genommen? Weil sie angeblich Beweise dafür in der Hand halten, dass Worte wie vom Lösegeld und vom Anspruch betreffend seine Gottessohnschaft unecht, nämlich von der späteren Gemeindedogmatik geschaffen und dann unterschoben seien. Und welcher Art sind diese Beweise? Wir kennen sie zur Genüge. Es handelt sich um die famosen Schichtenscheidungsbeweise. Nach dieser Patentmethode erweisen sich tatsächlich alle anstößigen dogmatischen Partien des Markus-Evangelium als eingeschoben. Nachdem wir an früheren Stellen regelmäßig Intuition und Willkür als die wirkenden Reagenzien aller dieser Scheidungsprozeduren erkannt haben, dürfen wir uns hier jedes weitere Wort über die Schichtungsbeweise dieser Forscher ersparen. Mit Recht also protestieren die orthodoxen Forscher gegen derartige, aus dogmatischer Animosität entsprungenen Versuche, von der Masse der Evangelien einen legendären Teil abzusondern. Soll das heißen, so wird nun mancher Leser fragen, dass demnach die Orthodoxen im Recht sind, wenn sie behaupten, Jesus selbst hat das Heil an seine Person als den Erlöser geknüpft? Allerdings, literarisch sind sie im Recht, denn die Stellen, an denen Jesus solche Worte ausspricht, sind nun einmal nicht gewaltsam mit der literarischen Schere wegzuschneiden. Das Wort vom Lösegeld steht literarisch fest und ehern da im Markus-Evangelium und es hilft beispielsweise dem Theologen Wernle gar nichts, wenn er sich dreht und windet. Sobald ich auf das Wort vom Lösegeld bei Markus meine Vorstellung vom Heilswert des Todes Jesu aufbauen will, dann kommen mir die größten Bedenken, wie es möglich ist, dass dies lose Anhängsel an ein ganz anders orientiertes Herrenwort so schwere Dinge tragen soll. Will jemand nur Herrenworte mit straffer, untadeliger Logik gelten lassen, dann kann er gleich nahezu alle Satzgefüge, die Jesus in den Mund gelegt sind, als unecht streichen, und zwar in allen vier Evangelien.